Da gewinn ich doch, was als vorhin für mich. Du hörst mich laut, so sprich doch jetzt, hast mir's doch selbst in den Kopf gesetzt. So gut, ich merk, mach deine Schuhe. Sing mir nur wenigstens einer dazu, hört heute ein schönes Lied. Sing mir nur wenigstens einer dazu, hört heut ein schönes Lied, wird dazu und mit auf das Gerät. Allen Frauen, die zusammen, nach ihr mit Farben glanz ein Schiffhaar, thank you. 听众朋友，刚才您欣赏的是德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音，稍后请您继续欣赏。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。在接下来的时间中，请朋友们继续欣赏由里德布什、希尔特、索斯、考克斯、伯德等演唱，拜洛伊特节庆剧院乐团合唱团演唱演奏 瓦尔维所指挥的德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音。 Schaffen an der Wies, schnell auf die Füße. Nun, dunkel kommt, hab frohen Mut, David, Gesell, schließ den Laden gut. Thank you. Thank you.

Zeilen, denn es wär dich gut. Frag mir am Satz drum üben Mut. Mit welchem Hand sie pflanzen.